Frank-Walter Steinmeier gibt sich kämpferisch. Ich habe keinen Zweifel, dass ich der richtige Kandidat für die SPD bin. Mit dieser selbstbewussten Einschätzung hat Parteivize Steinmeier die Genossen auf den Sonderparteitag der SPD morgen in Berlin eingestimmt. Nach seiner Überzeugung ist die Bundestagswahl noch längst nicht verloren. Vor 4 Jahren sei die Ausgangsposition der Sozialdemokraten gegenüber der Union noch schlechter gewesen als heute. Und am Ende war praktisch Gleichstand, erklärte der SPD-Kanzlerkandidat im Fokus. Der Unterstützung der Parteispitze kann sich Steinmeier sicher sein, trotz des katastrophalen Abschneidens bei der Europawahl und trotz der schwachen Umfragewerte für die Sozialdemokratie. Per Steinbrück, Bundesfinanzminister und SPD-Vize, wandte sich gegen Vermutungen, er könne anstelle von Steinmeier gegen Kanzlerin Merkel antreten. Das mache er nicht. Ein Wechsel 3 Monate vor der Wahl sei völliger Unsinn, stellte Steinbrück ebenfalls im Fokus klar. Eine Diskussion über Steinmeier dürfe es morgen beim Parteitag erst gar nicht geben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck der Super-ILU. Der SPD-Kanzlerkandidat sei der richtige Mann für Deutschland, so der ehemalige SPD-Chef. Und Klaus-Uwe Benneter, einst SPD-Generalsekretär, empfahl Steinmeier, sich den Wahlkampfstil von Altkanzler Gerhard Schröder zu eigen zu machen. Der Kandidat müsse jetzt, wie damals Schröder, die Ärmel hochkrempeln und deutlich machen, welchen Anteil die SPD an der Regierungsarbeit habe. Dabei dürfe er vor Attacken, zum Beispiel gegen Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg CSU, nicht zurückschrecken, riet Benneter in der Bild-Zeitung. Den Bundeswirtschaftsminister wegen seiner Politik bei Opel und Arcandor gezielt anzugreifen, sieht auch Schleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner als probates Mittel. Im Deutschlandradio Kultur sagte Stegner: Nur weil der Guttenberg im Augenblick hymnische Kommentare dafür bekommt, dann muss es nicht richtig sein, die Arbeitsplätze einfach aufzugeben. Und die Behauptung, Insolvenz sei ja ganz prima, man müsse sie geradezu anstreben, das ist ja wunderbar. Das hat mit der Alltagserfahrung von Menschen gar nichts zu tun. SPD-Fraktionschef Peter Struck erwartet vom Berliner Sonderparteitag ein klares Signal zur Rettung von Arbeitsplätzen in Deutschland. Der deutschen Presseagentur sagte Struck, Arbeitsplätze über die Krise hinweg zu erhalten, stehe im Zentrum des sozialdemokratischen Wahlprogramms. Ähnlich Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Die SPD dürfe jetzt keinesfalls ihre Strategie ändern, in der Krise vor allem den Beschäftigten zu helfen. Die Botschaft von Berlin müsse sein, dass es nur eine Partei gebe, die sich um die Menschen kümmere, wenn es eng wird, so Gabriel in der Frankfurter Rundschau. Kämpferisch und zuversichtlich gibt sich auch Bundesarbeitsminister Olaf Scholz, der im Deutschlandfunk sagte: Beim Parteitag werden wir Gas geben, da bin ich ganz optimistisch. Die SPD ist eine Partei mit viel Erfahrung, auch beim Gas geben und beim Kämpfen. Wenn man sich ein bisschen umschaut und zurückschaut zu den letzten Wahlen, dann haben wir ja immer bewiesen, dass wir das können. Derweil stellte SPD-Chef Franz Müntefering klar, man werde einen Bundestagswahlkampf nach dem Rezept von 2005 führen. Auf diese Weise sollen die Wähler für die SPD mobilisiert werden. Dass zu dieser Taktik aggressive Töne gehören, machte Müntefering gleich selbst vor. In mehreren Zeitungsinterviews griff der SPD-Chef Bundeskanzlerin Merkel an. Sie habe wiederholt Führungsschwäche gezeigt, zudem verhalte sich die Kanzlerin und CDU-Chefin hochgradig populistisch. Am Nachmittag bereiten die SPD-Führungsgremien den Sonderparteitag vor. Morgen wird dann das Programm für die Bundestagswahl im September verabschiedet.